Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin mit dem Zahlenende und dem Aushilfsjedi. Glück auf. Glück ab. Heute kein Sport. Gott sei Dank und Göttin hast recht. So. Ich hätte mal vorgeschlagen, dadurch, dass wir heute quasi einen Tag vor Veröffentlichung aufnehmen, Scheiße, was für ein Stress. Können wir mal was ganz Tagesaktuelles machen? Oh Gott. Die Nachrichten. Okay. Ach du Scheiße. Ich hab heute noch keine Nachrichten gelesen, geschaut oder gehört. Das wird spannend. Das ist perfekt. Dann kriegst du jetzt alles mit. Ich erzähl dir alles und du reagierst einfach nur drauf. Zeilenende Reacts quasi. Okay. Ja, ich werde mir... Und bitte richtig reagieren, nicht wie diese ganzen amerikanischen Reaction-YouTuber. Ich empfehle dir mal, guck mal deutsche YouTuber, die reacten an. Ja. Und dann guck die amerikanische YouTuber, die reacten an. Und dann hast du so einen Typen wie Rezo, der erzählt und macht und tut und macht im Notfall auch Sidetracks in seinen Reactions. Und dann hast du Reactions in Amerika und da sitzt du einfach nur dran und sagt, cool. Und du denkst dir so, cool, Beavis and Butthead. Gucken fern oder gucken YouTube. Cool. Naja. Reactions in America, nebenbei bemerkt, wäre auch ein guter Titel, wenn du irgendwie so ein Folksänger wärst. Dann könntest du dein Album so nennen. Reactions in America. Ja. Ich finde, das hat was Literarisches. Ich nehme das jetzt mal als Folgentitel. Reaction wäre ein super Folgentitel für eine Podcast-Folge in Amerika. Mindestens. Aber mindestens. Ich soll jetzt reagieren. Mindestens Minnesota. Gut. Warum Gentechnik nicht gleich Gentechnik ist? Die geplanten lockeren Regeln in der EU für gentechnisch veränderte Lebensmittel werfen Fragen auf, vor allem bei Gegnern. Doch es gibt große Unterschiede in der Gentechnik. Wir klären die wichtigsten Fragen. Erstens, wer bin ich? Und zweitens, wenn ja, wie viele? die Frage ist doch erstmal... Die wichtigste Frage ist, wissen die 90er Jahre schon, dass man ihnen jetzt auch noch nicht nur die Mode geklaut hat, sondern auch die Gentechnikdebatte? Wieso? Naja, weil die große Gentechnikdebatte um gentechnisch veränderte Lebensmittel war ja in den 90ern. Ja. Und was war damals das Ergebnis? Ist Monsanto böse oder nicht? Das Ergebnis war, dass alle Gentechnik cool finden, außer die Deutschen, die wollen keine Gentechnik. Ja gut, das Thema Gentechnik ist ja immer noch, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich diese Frage mit diesen nicht fortpflanzungsfähigen Pflanzen und diesem nicht fortpflanzungsfähigen Saatgut, das du quasi immer wieder neu kaufen musst, weil da irgendwie was rausgezüchtet wurde. Und das ist ja die große Angst. Ist es wirklich so? Ist es nicht so, dass dieses Saatgut dann trotz allem, also dass man trotz allem Saatgut auch hat, dass es sich fortpflanzen kann, dass sich weiter generiert? Naja, es gibt solches Saatgut, aber man kann ja Saatgut auch anders genetisch verändern, außer dass es nicht weiter vermehrungsfähig ist. Entschuldigung. Keine Ahnung, aber du hast behauptet, da werden die wichtigsten Fragen geklärt. Da wird diese Frage ja sicherlich auch beantwortet werden. Gibt es auch gentechnisch verändertes Saatgut, das man weiter züchten kann? Also ich stelle jetzt die wichtigsten Fragen und du beantwortest sie. Was ist klassische Gentechnik? Schlecht. Was ist die neue grüne Gentechnik? Auch schlecht, aber anders. Gibt es Unterschiede innerhalb der neuen grünen Gentechnik? Mit Sicherheit. Warum der Unterschied zwischen NGT und klassischer Gentechnik? Weil das eine alt ist und das andere neu. Welche Vorurteile kann neue grüne Gentechnik bringen? Ah nein, welche Vorteile? Siehst du, man hat freudscher Versprecher. Der Deutsche denkt natürlich sofort an Vorurteile. Ja. Man könnte also welche Vorteile kann neue deutsche grüne Gentechnik bringen? Es bestünde die Möglichkeit, einen tauglichen Bundeskanzler zu züchten. Warum gibt es trotzdem Diskussionen? Weil die CDU der Meinung ist, den besten Bundeskanzler aller Zeiten zu haben. Ach ja, naja, leider kommt es jetzt nicht in den Nachrichten, aber hast du die Debatte mitbekommen, dass die jetzt Sozialabgaben auf Kapitalerträge machen wollen? Ich habe mitbekommen, dass die Linke ja jetzt die Rentenpolitik der Regierung stützen wird, damit Friedrich Merz stürzt. Nein, sie wollen sich... Sie wollen sich enthalten. Also sprich, sie wollen sie ignorieren. Nein, das ist ja, indirekt ist das ja eine Stützung. Ich habe so das Gefühl, dass Heidi Reichenegg heimlich schon im Bundeskanzleramt sitzt, wenn du mir diese Nachricht mitteilst. Ich springe mal zu einer Nachricht, die heute schon um 11 rausging. Dann springen wir da einfach schon mal hin. Schwarz-Rot ringt um eigene Mehrheit. Führende Politiker von Union und SPD zeigen sich zuversichtlich, eine Mehrheit für das Rentenpaket zu bekommen. Vizekanzler Klingbeil, das klingt so falsch, warnt allerdings davor, sich dabei auf Parteien der Opposition zu verlassen. Ich dachte ja immer, Ringen ist eine Sportart, für die man zwei Personen braucht. Aber offenbar reicht jetzt eine Koalition. Das ist schön. Na wieso? Du hast doch zwei Partner zum Ringen. Du hast noch Merz und du hast noch Söder. Ja, aber so sollte das, wie gesagt, eigentlich nicht sein. Naja, aber was sagen wir denn dazu? Also er ringt um eine eigene Mehrheit. Wofür brauchen neuerdings eine Regierung eine eigene Mehrheit? Merz hat, bevor er überhaupt regiert hat, Mehrheiten gesucht mit der AfD. Du brauchst quasi keine eigene Mehrheit mehr in der Regierung. Du kannst sie auch außerhalb der Regierung finden. Also ich habe mal gerüchtehalber gehört, dass dafür, dass die Fraktion so stimmt, wie die Partei das gerne hätte, die Fraktionsvorsitzenden zuständig sind. Und offenbar ist Jens Spahn gerade damit beschäftigt, einen weiteren Job zu finden, in dem er nicht gut ist. Naja, das Witzige ist, es gibt ja einfach nur diese junge Union-Rebellen. Irgendwo habe ich letztens, ich habe das nicht tiefgreifend verarbeitet, dieses Rentenpaket ist noch für mich zu weit weg. Um davon zu profitieren. Und ich bin ja Opportunist. Es interessiert mich dann, wenn ich davon profitieren kann. Und der springende Punkt ist, irgendwo habe ich letztens aber gesehen, die haben es irgendwo nachgerechnet, dass das aber tatsächlich auch für die weiteren Kohorten so schlecht nicht ist. Es ist nur für den Staatshaushalt mehr belastend. Aber ansonsten für die weiteren Kohorten ist es auch alles nicht schlimm. Es ist wirklich nur Staatshaushalt. Es ist eigentlich nur dieses neoliberalala Staatsschuldenthema. Ja, also gut, also mich fragt ja auch niemand, inwiefern der Staatshaushalt für mich belastend ist und die Antwort ist sehr. Gibt es eigentlich einen Grund, dass man jetzt Lars Klingbeil so mit diesem nachdenklichen Finger vor dem Mund Bild immer darstellt? Ich glaube, das ist Selbstschutz. Der Lars hat Angst, dass man ihm von den Lippen liest, was er so alles über Friedrich Merz erzählt. Okay, dann springen wir mal zu was ganz anderem. Ja, springen wir. Kein Werktitelschutz. Mit Moneypenny darf geworben werden. Wer kennt nicht Miss Moneypenny, die Sekretärin aus den berühmten Bond-Filmen. Ein Unternehmen wollte von der Bekanntheit profitieren. Oh, ich bin heute echt super im Vorlesen. Mhm. Ich soll an den Vorlesewettbewerben teilnehmen. Oder irgendwas mit Moderation machen. Der BGH hat jetzt entschieden, mit dem Namen Moneypenny werben ist erlaubt. Ja. Ein Podcast wäre vielleicht super für dich. Moneypenny. Ja, Moneypenny. Ich mache jetzt einen Podcast namens Moneypenny. Ja, könntest du in Scherereien geraten. Es gibt nämlich schon einen Podcast, der Madame Moneypenny heißt. Ich mache einen Finanzpodcast für Ganzkleinanleger. Es ist witzigerweise ein Podcast für Female Finance. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja gut, aber das wäre doch eine Idee. Einen Podcast machen, der Mother Money Penny nimmt, nachhört und ihr einfach immer erklärt, was sie falsch gemacht hat. Also quasi ein Mansplaining Money Penny. Oh Gott, wie furchtbar. Ich sehe schon, das ist auf X ein ganz großes Thema am Ende des Tages. Unser heutiger Finanzexperte Lars Klingbeil. Also Lars Klingbeil ist vieles, aber kein Finanzexperte. Na, im Podcast Mansplaining Money Penny Show? Ja, ich dachte, wer ist da Host? Friedrich Merz? Weiß ich, hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich das einfach mache? Ich bin dann einfach nur ein neutraler Moderator und lade einfach immer nur so Mansplaining-Kandidaten ein. Okay. Ja, meinetwegen. Heute zu Gast Andrew Tate. Hat zwar keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine Position zu Frauen. Das ist schön. Das ist schön für den, ja, Andrew. Dann kann ich nämlich auch nach der zweiten Folge, nachdem er mich abgesetzt hat, sagen, ja, Cancel Culture. Das ist, dann kannst du den nächsten Podcast starten mit dieser Frau, die da beim NDR gecancelt worden ist oder so. Und dem sie behauptet, dass sie gecancelt worden ist, also ist sie gecancelt. Wir müssen da auch mal auf die Fühlis von Konserven Rücksicht nehmen. Und dann kann sie hat die Sendung ja noch. Dann kann dieser Aspekte-Knilch, der ganz schlimm gecancelt worden ist, auch einfach nur mitmachen. Das ist dann so ein Dreier-Podcast. Das ist auch mal was Neues. Aspekte ist ZDF. Ja und? Titel Thesen Temperamente ist ARD. Das ist mir relativ egal. Wer wurde denn für Aspekte gecancelt? Meinetwegen auch für Titel Titten Temperamente. Das ist der Name für den Podcast. Perfekt. Hätte er ja machen können. Immerhin 160 Stück. Na, ich meine, bei 80 Frauen sind es 160 Titten. Ja, also statistisch gesehen. Wenn das mit der Gentechnik so weitergeht, sind da auch mehr oder weniger. Ja, vor allem, die sind ja unterschiedlich. Das ist das Lustige. Also, das liebe Herren da draußen, nur mal kurz für euch zum Mitschreiben. Das, was ihr da in der Hose an Unterschiedlichkeit habt, findet tatsächlich auch bei Frauen obenrum teilweise statt, dass die einfach mal unterschiedlich ausschauen. Also, wenn die tupfen gleich ausschauen, würde ich davon ausgehen, dass da ein Arzt dran war. Oder die göttliche Natur des Künstlertums hat sich da Bahn gebrochen. Man weiß es nicht. Boah, das wäre jetzt so der Männer-Podcast, so drüber nachdenken, wie jetzt wirklich in der Vergangenheit die. Ich mache einen Podcast mit Wolfram. Herrlich. Wenn wir hier schon Podcast generieren, dann mache ich halt einen Podcast mit Wolfram Weimar zusammen und da sprechen wir über das Wesen der Weiblichkeit oder sowas. Das wird so kulturell hochwertig. Oder ihr sprecht über Distanzen. Weil es ein Podcast ist, wo wir an verschiedenen Orten sind. Genau. Und ihr sprecht aber auch über die Distanz. Also, liebe Damen, kurz zur Einordnung. Das männliche Gehänge, also das Reisegepäck unter dem Stiel, das, was der Mann über die Schulter wirft, das Gehänge hat tatsächlich diesen wunderbaren Aspekt, dass es zwei Bällchen hat, liebevoll die Kiwi Brothers genannt. Und diese beiden Bälle würden, wenn sie auf gleicher Höhe wären, immer gegeneinander stoßen. Deswegen sind die unterschiedlich hoch angesiedelt, sodass die quasi untereinander durchflutschen können und sich untereinander einordnen. Mit anderen Worten, man könnte da über die Distanz quasi reden. Welche Distanz ist da möglich? Wie distanziert könnt? Ja. Ja. Die Elite, der Aufklärungspodcast. Ja. Ansonsten, was haben wir denn noch Schönes? Irgendwo habe ich vorhin was gesehen. Genau, wo wir es gerade von Moneypenny haben. Europäischer Gerichtshof, Urheberrechtsschutz für USM Haller-Regale. Der Möbelhersteller USM hat einen Konkurrenten verklagt, weil er ähnliche Regalteile verkauft haben soll. Der EuGH stellt klar, wann Gebrauchsgegenstände wie Möbel urheberrechtlich geschützt sein können. Urheberrechtlich? Wollen die mich verarschen? Mhm. Also, urheberrechtlich, es gibt doch, dafür gibt es doch Geschmacksmuster. Er hat jetzt schon wieder Kopfschmerzen. Können wir es beenden und bitte nie wieder eine Folge aufnehmen? Der EuGH hat jetzt entschieden, auch Alltags- und Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel Möbel, können als Werke der angewandten Kunst urheberrechtlich geschützt sein. Voraussetzung dafür sei, dass bei dessen Gestaltung nicht nur technisch funktionale, sondern auch künstlerische, kreative Überlegungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Leben wir noch im 19. Jahrhundert oder was, wo es keine industrielle Massenproduktion und serielles Herstellen gibt? Meine Fresse. Wolfgang, 1885 gründete der Schweizer Handwerker Ulrich Scherer die Schlosserei- und Schmiedewerkstätte. Also wir sind noch im 19. Jahrhundert quasi, zumindest was das Gründungsdatum angeht. Ich meine, jetzt müssen wir ja mal überlegen. Also wir sprechen ja immer über Reiseschreibmaschinen und Ohrensessel. Ja. Könnte jetzt Friedemann Schulz von Thun zum Beispiel seinen Ohrensessel schützen? Denn er hat ja nicht das einfache Modell, er hat ja das Premium-Modell. Er hat ja das Vier-Ohren-Modell. Ja. Witzig. Ja, ne? Echt witzig. Bildungswitz. Mhm. Das ist, also, ja, dazu fällt mir nichts mehr ein. Also, ich setze mich gleich einfach in meinen Ohrensessel, der hat zwar nur zwei, aber dafür habe ich eine Reisschreibmaschine und ein Fläschchen Cognac treibe ich auch noch schnell auf. Wo holst du den Cognac? Bei Netto. Also du würdest noch in den stationären Handel gehen. Denn, Nachricht, Görz Esprit Gary Weber, Ladensterben in Deutschland beschleunigt sich. Görz Gary Weber, Wormland, Esprit und tausende mehr. Im deutschen Einzelhandel hat es binnen eines Jahres knapp 2500 Insolvenzen gegeben. So viele wie seit 2016 nicht mehr. War 2016 nicht dieses Jahr, in dem alle Promis gestorben sind? Ich hab keine Ahnung. Also Esprit ist nicht das erste Mal in die Insolvenz gerutscht. Was erwartet man, wenn man die Chinesen unreguliert auf den deutschen Markt lässt mit Shein? Also soll man sich nicht wundern, oder? Shein. Gab es da mal nicht eine Influencerin, die für Shein Werbung gemacht hat? Und das quasi kleinen Mädchen schmackhaft gemacht hat, dort zu kaufen. Das weiß ich nicht. Du bist unser Experte für Glamour, Klatsch und Tratsch. Wenn diese Influencerin doch einfach mal nur das wieder gut machen könnte. Schade, eigentlich, ne? Naja, also sie könnte jederzeit einfach beim lokalen Landesverband der Linken nachfragen, ob man all sein Vermögen spenden darf. Die freuen sich bestimmt. Aha, Millionäre, Großspende, nicht so gut. Doch? Naja, du, linke Parteien, also teillinke Parteien, und Großspenden, das geht immer über Vereine und dann spendet der Verein der Partei. Nee, also es ist schon das gesamte Vermögen, weil man möchte dann ja als zukünftige arme Person, dass die eigenen Interessen gewahrt werden. Und deshalb spendet man natürlich sein ganzes Vermögen direkt an eine Partei, die sich für arme Menschen einsetzt. Ist doch ganz einfach. Okay, aber das Ladensterben in Deutschland hat sich einer Studie zufolge beschleunigt. Von August 2024 bis August 2025 gab es im Einzelhandel 2490 Insolvenzen. Das geht aus einer Untersuchung von Allianz Trade hervor. Ja, mir stellt sich ja die Frage, wie sich Sterben so grundsätzlich beschleunigen kann. Also wie misst man Sterben? Da hätte ich Fragen. Also man muss da ja irgendwie so, man muss da ja so Strecken eigentlich für, um Geschwindigkeit zu messen, musst du ja Strecken und Zeit haben. Haben die irgendwie sämtliche Meter von deutschen Fußgängerzonen aneinandergelegt und festgestellt, dass das mehr werden? Weil das Jahr ist ja gleich lang und wenn das dann mehr Kilometer sind, dann beschleunigt sich ja das Sterben. Wollen wir deinen Rant noch ein bisschen anheizen? Soll ich noch so ein bisschen Ölkännchen ins Feuer? Ich würde nur das Öl ohne das Kännchen ins Feuer gießen, weil das Kännchen kann man wiederverwenden. Vor allen Dingen, wenn wir noch eine Außengastronomie aufmachen wollen. Also es schippt ja nur der Einzelhandel, nicht die Außengastronomie. Ne? Das sei der höchste Stand seit, jetzt pass auf, Oktober 2016 teilte der Kreditversicherer mit, der Negativrekord von 2520 Pleiten zwischen Oktober 2015 und Oktober 2016 sei nur knapp verfehlt worden. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, es werden hier Monate, es wird hier jeweils ein Jahr miteinander verglichen, aber ich glaube, dieser Negativrekord von 2520 Pleiten, also 30 mehr bei dem jetzt, entsteht nur, wenn du es so schiebst, quasi, dass du Oktober bis Oktober und jetzt ist der Maßstab August bis August. Also man kann sich natürlich die Zahlen auch so schieben, wie man Bock hat. Das ist richtig. Wahrscheinlich, das war die Allianz, ne? Allianz Trade, der Kreditversicherer. Wahrscheinlich haben die irgendwie eine Insolvenzversicherung, eine neue im Angebot, die sie irgendwelchen Leuten schmackhaft machen müssen. Diese Werbeeinblendung wird Ihnen präsentiert von Tagesschau. Tagesschau, Ihre komplett unabhängige Nachrichtenquelle. Ja, man muss ja mal Fragen stellen. Also, und selbst wenn, also ich meine, selbst wenn die Insolvenzzahlen hoch sind, muss ich ja immer noch die Frage stellen, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Also, machen wir mal so ein Beispiel, was jeder versteht. Wenn wir beispielsweise eine Insolvenzwelle im Rüstungsgeschäft hätten, dann würde ich ein feuchtes Höschen bekommen. Naja. Und jetzt muss man sich schon mal anschauen. Also, ich wage zu behaupten, dass irgendwie da durch die Insolvenzen jetzt nicht irgendwie unbefriedigende Konsumbedürfnisse entstanden sind. Also scheint es wohl nicht so schlimm zu sein. Ich habe mal irgendwas davon gehört, dass wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, dass es dann zwangsläufig zu Unternehmenspleiten kommen muss, wenn man an die Gesetze des Marktes glaubt. Mhm. Also habe ich mal gehört. Also ich könnte einen Podcast mit Milton Friedman vielleicht machen, dann könnten wir das diskutieren. Lebt Milton Friedman eigentlich noch? Ja, das solltest du jetzt selber recherchieren können. Ich kann mal kurz was dazu sagen, allerdings zu dieser Zahl. Das Schöne an Zahlen ist ja immer, dass Zahlen grundsätzlich natürlich gerne mal als Maßstab genommen werden können, manchmal allerdings auch relativ simpel manipulierbar sind. Weil wenn du überlegst, dass die Signa einmal an die Wand gefahren ist, da ist ja nicht eine Bude pleite gegangen, sondern da ist ja ein ganzes Rudel an Unternehmen, die da irgendwie mit drin steckten, pleite gegangen. Deswegen macht man das ja tatsächlich halt so, dass man verschiedene Unternehmen, also die Lasten auf verschiedene Unternehmen verteilt, aber wenn halt dann alles krachen geht, weil halt alles krachen gehen muss, weil halt irgendwo überall im System was falsch ist, dann hast du auf einmal eben ein Rudel an Unternehmen, das krachen geht und ja. Ja, wir nennen das Lemming-Theorem. Das Lemming-Theorem. Ja. Herzlich willkommen bei Die Elite, der Podcast von WirtschaftswissenschaftlerInnen für WirtschaftswissenschaftlerInnen. Okay, kommen wir mal wir hatten ja vorhin schon die Briten, kommen wir mal nochmal zu den Briten und dem, ist das ein Bericht vom MI6? Britische Untersuchung, Bericht macht Putin für Skripal-Anschlag verantwortlich. 2018 überlebte der Ex-Doppelagent Skripal, ist er eigentlich Ex, weil er tot ist oder weil er aufgehört hat, Doppelagent zu sein und dann getötet wurde? Der ist jetzt Triple-Agent, aber der hat doch überlebt, oder? Hat er nicht überlebt? Das war doch diese Novichok auf Ja, wenn man den Artikel weiterliest, merkt man das. überlebte der Ex-Doppelagent Skripal in England nur knapp einen Anschlag mit dem Nervengift Novichok. Eine unbeteiligte Frau starb. Ein britischer Bericht kommt nun zu dem Schluss, dass Kreml-Chef Putin den Anschlag angeordnet hat. Und hier ist auch noch die schöne Überschrift. Ihr Tod war unnötig und willkürlich. Ich habe so eine Theorie zu Morden. Mhm. Schieß los. Naja, dass die Opfer von Morden meistens irgendwie unnötig und das andere sind. Also finde ich das jetzt wenig verblüffend. Das ist, also Captain Obvious hat diese News geschrieben. Meistens schon. Übrigens, hier unten steht noch der schöne Ding. Der Vorfall in Salisbury. Salisbury, war das nicht ein Album von Uriah Heep? Das kann nicht sein. Liebe Alt-Rock-Fans, bitte lasst es mich wissen. Ich glaube, das war ein Album von Uriah Heep. Oder war es ein Song von denen? Ich weiß es nicht. Salisbury verbinde ich witzigerweise mit Uriah Heep. Ja, ich verbinde mit Salisbury irgendwie gar nichts. Aber das ist schön, dass jetzt auch britische Berichte herausgefunden haben, dass Wladimir Putin ein böser, böser Bube ist und man ihn jetzt vielleicht irgendwie verklagen muss oder so. Ich muss an der Stelle halt sagen, die Briten finden raus, dass die Russen böse sind. Diese Nachricht wird Ihnen präsentiert vom 19. Jahrhundert. Direkt live aus dem Iran. Direkt live aus, egal wo Briten und Russen aufeinander trafen. Also, ich glaube, also pass auf, die Briten haben sich ja mit den Amerikanern relativ fett auf die Fresse gehauen. Mhm. So 1776 bis 1812, 13 und sowas. Und dann hat sich's irgendwann mal normalisiert und angenähert und man hat dann irgendwann den Weg gefunden, doch miteinander umzugehen. Ich wüsste jetzt nicht, wann die Russen und die Briten seit Napoleon, nehmen wir mal Napoleon, vielleicht könnten wir uns darauf einigen, dass sie sich da so ein bisschen einig waren. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Briten und die Russen bei Waterloo dabei waren, weil die Briten waren definitiv nicht in Leipzig bei der Völkerschlacht dabei. Die waren nämlich noch über die Kontinentalsperre etwas. Aber ich glaube, so Frieden zwischen Russland und also friedliches Koexistieren zwischen Briten und Russen ist irgendwie eher so ein nee. Also die Amis verstehen sich besser mit den Russen. So zwischen 43 und 45. Das war eher so eine Zweckehe. Ja und? Das war eher so ein, ja, die kommen aus dem Osten, gut, brauchen wir den Osten nicht machen, machen die anderen. Ja, trotzdem, das gut. Ist quasi das ist internationale Beziehungen Love Language. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Churchill da nicht einfach nur so im Sinne von, ja gut, solange die Amis sagen, die sind okay, dann lassen wir halt die Kommis marschieren. Ich weiß nicht, ob Churchill nicht eigentlich jeden Tag einfach nur so ein Messer in der Tasche hatte, wenn er neben Stalin saß und sich gedacht hat, wenn der Ami neben mir mich jetzt nicht abhalten würde, ich würde den einfach wegmetzgern. Meiner Kenntnis über das Leben von Churchill ist, dass er wahrscheinlicher als ein Messer eine Flasche Champagner, eine Flasche Gin und eine Kiste Zigarren in der Tasche hatte. Oder dass er gar keine Tasche hatte, weil er währenddessen in einer Badewanne gesessen hat. Du weißt, wie der Churchill'sche trockene Martini heißt? Nur Gin. Eine gute Flasche Gin, die mal neben der Flasche Wermut stand. Ja. Ach, ich mag diesen Scherz. So, aber lass uns mal wo ganz anders hingehen. Blick in den Nachthimmel. Der letzte Supermond des Jahres. In der kommenden Nacht wird ein Supermond am Himmel stehen. Ein Vollmond, der der Erde so nah ist, wird danach erst wieder Ende 2026 erwartet. Und so hoch wie in diesem Jahr wird er wohl lange nicht mehr stehen. Was mich daran immer wieder irritiert ist, das ist ja ein Phänomen, das in den letzten Jahren überhaupt erst gekommen ist, dass man über Supermonde berichtet, dass das ja überhaupt gar keine Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Mondes hat. Deshalb, keine Ahnung, gibt es da eine Korrelation mit, wir berichten über Supermonde, wie wir über das Coronavirus berichten, weil das kann man ja auch nicht sehen, oder ich verstehe es nicht so ganz, was Medien seit neuestem an Supermonden haben. Oder ist das so? Na, er wirkt halt, Er wirkt halt besonders groß. Nein, tut er nicht. Der Mond wirkt besonders groß, wenn er nah am Horizont steht und man Bezugspunkte hat. Dann sieht man, wie groß das Scheißding eigentlich ist. Wirklich ohne Teleskop und Bogenmaß siehst du eigentlich keinen Unterschied. Ein besonders erdnaher Mond wirkt etwa 14% größer und 30% heller, als wenn er am erdfernsten steht. Dieser Unterschied entspricht dem zwischen einer 1-Euro- und einer 2-Euro-Münze. Ja, und weil das ein kontinuierlicher Prozess ist, fällt es keiner Sau auf. Ja! Aber man muss es doch trotzdem jetzt mal... Draus. Naja gut, du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja auch Menschen, die an den Mondkalender glauben. Lass mich nicht davon anfangen. Ach, ist es nicht seriöser als Sternzeichen? So, kommen wir mal zu was ganz anderem. Unfallschutz. Türwarnsystem soll Radfahrer schützen. Sich plötzlich öffnende Autotüren sind für Radfahrer gefährlich. Um schwere Unfälle zu verhindern, plant die Bundesregierung jetzt, Türwarnsysteme in Fahrzeuge verpflichtend vorzuschreiben. Radfahrer und Nutzer von E-Rollern sollen künftig besser vor schweren Unfällen durch plötzlich geöffnete Autotüren geschützt werden. Die Folgen sind häufig gravierende Verletzungen und schlimme Stürze. Die Bundesregierung plant, Türwarnsysteme in Fahrzeugen verpflichtend vorzuschreiben, um sogenannte Dooring-Unfälle zu verhindern. Und wenn der Radfahrer trotzdem dagegen fährt, dann ist es automatisch, das System klebt einem nur ein Pflaster auf den Kopf oder was. Wer denkt sich, Freunde, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei hervorragende Möglichkeiten, um Dooring-Unfälle zu verhindern. Möglichkeit Nummer eins, wenn ihr an einen individualistischen Ansatz glaubt, dann ist es der, ich kenne das als holländischen Türgriff, das ist, ihr öffnet die Tür nicht mit der linken Hand, sondern mit der rechten, weil dann werdet ihr dazu gezwungen, über die Schulter zu schauen. Das wird in den Niederlanden tatsächlich so gelehrt in den Fahrschulen, das könnte man auch in Deutschland machen. Die andere Möglichkeit, es kommt zu Dooring-Unfällen, weil irgendjemand in Deutschland der Meinung mal war, dass es eine gute Idee ist, Radwege nicht getrennt von Fahrspuren und Parkspuren zu machen. Wenn man die Fahrradspuren einfach von den Fahr- und Parkspuren der Autos trennen würde, gäbe es da gar keine Blechschüsseln, die mit ihren Scheißtüren dafür sorgen würden, dass Fahrradfahrer Saltos schlagen. Okay. Ich hätte jetzt so... Er ist den einfachen Scherz auf den Lippen. Wie nennt man denn dann die Menschen, die an solchen Unfällen sterben? Märtyrer. The Doors. Auch nicht schlecht. Ja, Märtyrer ist aber auch nicht schlecht. gut. Aber gibt es denn so eine Abteilung auf dem Friedhof? Denn hier steht auch, es kommt auch zu Todesfällen. Nein. Mhm. Ja, weißt du, zu Recht. Die spannende Frage für mich ist jetzt eher, wenn dein Auto ein verpflichtendes Warnschild hat, leuchtet dann die Türe auf und der Fahrradfahrer weiß, dass der jetzt gleich die Türe aufreißt? Maybe. Wie schnell soll ein Fahrradfahrer im Zweifel reagieren, wenn ihn der Typ wegholzt? Weil es ist jetzt nicht so, dass du da in die Türe greifst, dann geht die Lampe an. Dann sagt der Autofahrer 3, 2, 1 und dann macht er die Türe auf. Sondern in der Regel ist es ja so, dass, nennen wir ihn mal, der Vertriebsleiter von irgendeiner Butze in seinem Auto sitzt, noch mal kurz die Zahlen checkt, dann zum Türgriff greift, die Türe aufreißt und in dem Moment den Fahrradfahrer entweder mit der Türe erwischt oder den Fahrradfahrer drauf. Dieses Leuchten funktioniert nicht, wenn der Typ dran denkt, ey, ich muss jetzt gleich aussteigen, dann leuchtet das Auto ja noch nicht. Zweitens, passiert dann da eine Schuldumkehr? Heißt, der Autofahrer hat ja jetzt dieses Schild, das da leuchtet. Kann er dann quasi, wenn der Fahrradfahrer von der Tür erwischt wird und umgeworfen wird, sagen, ah, scheiße, war meine Schuld, aber wenn der Fahrradfahrer auf die Tür drauf fährt, kann er sagen, ja, nö, also der hätte es ja sehen müssen. Ja, das, so wird es wahrscheinlich sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Schuldumkehr, also dass die passiert und dass diese Technologie auch nicht so ist, wie du das beschrieben hast, sondern also man könnte ja beispielsweise so ein Türwarnsystem so konzipieren, dass beispielsweise die Tür verriegelt wird, wenn da ein Fahrradfahrer sich von hinten nähert. Und mir würden schon lustige Möglichkeiten einfallen, um diese Technologie zu missbrauchen. Deshalb wird es wahrscheinlich nicht so weit kommen. Die Möglichkeit, ich kenne ja die CDU ein bisschen. Ich könnte mir also vorstellen, dass die gesetzliche Mindestanforderung für ein System so ist, dass man die Tür trotzdem aufreißen kann und das Warnsystem dann sagt, oh nein, du hast einen Fahrradfahrer erlegt, wie traurig. Schatz, warum kommst du so spät? Naja, ich saß im Auto und dann war Critical Mass. Ja, es wäre so schön. Dann wäre ich auch fein damit, wenn man Radspuren und Autospuren nicht voneinander trennen täte. Dann wäre ich damit total fein. Es kommt noch was anderes hinzu. Es gibt ja nicht nur Radspuren, es gibt ja auch manchmal die Straße. Und spätestens da hast du dann das doppelte Problem. Es gibt ja eigentlich die 1,50 links, 1,50 rechts Regeln. Ja, die Poolnudelregel. Die Poolnudelregel, genau. Die funktioniert aber nicht, wenn alle Autos, die an dir vorbeiheizen, einfach diese 1,50 links nicht einhalten und dich eigentlich die ganze Zeit nach rechts drängen. Und das wäre ja eigentlich schon ein Gewinn. Also wenn du quasi dieses 1,50 links Ding lösen könntest. Selbst wenn du quasi einen Radweg hast, muss halt der Abstand zum Auto trotz allem 1,50 möglich sein. Und dann wäre das ja schon mal was gewonnen. Wow, das war jetzt auch wieder deutsch. Gut, haben wir uns auch über Fahrradfahrer und Autofahrer aufgeregt. Kommen wir mal zu was komplett anderem. Also, leicht anderem. Also, wir vergessen die Radfahrer. Lockerere Abgasvorschriften. Autoaktien mit Blick auf USA gefragt. Autoaktien profitieren von der Ankündigung der US-Regierung, die Abgasvorschriften für neue Fahrzeuge deutlich zu lockern. Das schiebt auch den gesamten Aktienmarkt an. Pass auf. Meine Damen und Herren, Sie hören den Ranting DAX-Experten Zeilenende für die nächsten 30 Minuten schreiend. Ihr wolltet ja eigentlich meine Geschäftsidee pitchen, dass es sich jetzt ja eigentlich lohnt, extra für den US-Markt Autos zu erfinden, die auch mit Schweröl fahren, oder? Also, wenn es einem eh scheißegal ist, warum dann nicht richtig lachend in den Abgrund? Warum nicht mit Gas? Weil Gas nicht so viele Emissionen freisetzt wie Schweröl? Ja, aber du kannst doch Gas in so einen Tank hinter das Auto und dann hast du quasi so ein Gasauto. Das ist quasi mit einem eigenen kompletten Gasvorrat ja. Hinten fährt. Also wenn du ein Auto mit Gasantrieb haben möchtest, dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Emissionswerte ja gelockert sind, man könnte einfach so Spraydosen hinten an die Autos dran montieren und dann so auf Knopfdruck geht da so eine Latte runter und drückt da drauf und dann geht da voll ein Feuerzeug an und dann sorgen wir dafür, dass wir auch wieder FCKWs in den Sprühdosen verbauen können. Also ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Welt. Ich mache mir jetzt nur noch Gedanken darüber, wie wir sie möglichst schnell wieder abwickeln können. Okay, kommen wir mal zum Anfang zurück, um einfach dich ein bisschen abzuholen wieder. EU zu Gentechnik bei Lebensmitteln, Chance für die Ernährung oder Betrug am Verbraucher. EU-Vertreter haben sich auf Lockerungen für gentechnisch veränderte Lebensmittel geeinigt. Kritiker fordern eine Kennzeichnungspflicht im Supermarkt, sehen aber auch Chancen für die Ausbreitung robusterer Pflanzen. Okay. Weißt du, was das Schöne ist? Es gibt ja diesen Bericht, dass wie viel Prozent? 8%? Aller essbaren Nutzpflanzen werden überhaupt von uns genutzt und deswegen in Massenherstellung geschubst. Alles andere wird einfach nicht benutzt, weil genügend anderes Zeugs, was wir hoch. Ja. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass Landwirtschaft so romantisch klingt, aber letzten Endes ist es eine Industrie und auch da hast du natürlich gewisse Skaleneffekte, die interessant sind. Von daher ist es schön, dass man Brennnesseln essen kann, aber Brennnesseln halt in großen Mengen anbauen, halt eine blöde Idee eigentlich. Bei der SPD im Europaparlament spricht man von einem schwarzen Tag für die Landwirtschaft, wie man sie in Deutschland kenne. Schwarze Tage? Ist schwarzer Tag nicht der Landwirtschaftstag vom Landwirtschaftsminister der CDU-CSU? Das könnte sein. Ich sag mal so, die Expertise der SPD in Sachen Landwirtschaft ist ja auch überschaubar, wenn überhaupt in Niedersachsen vorhanden. Und Niedersachsen zeichnet sich ja vor allen Dingen davon aus, dass da sehr viele Schweine leben. Schweine ist ein gutes Stichwort. Wettbewerbsregeln. EU startet Verfahren wegen KI-Chatbots in WhatsApp. Dem WhatsApp-Mutterkonzern Meta droht Ärger in Brüssel. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben den Verdacht, dass Meta seine Marktmacht ausnutzt. Konkret geht es um die Blockade von KI-Tools von Drittanbietern. Surprise! Ich frage mich gerade, war es nicht so, dass letztens nicht irgendeine Deutschnase da drüben war in Amerika und gesagt hat, oh ja, diese ganzen Regeln von der EU sind mir eigentlich egal. Können wir ruhig die EU-Regeln eigentlich lockern? Ah, welche reiche Person war das nur, die da drüben war? Irgendeine reiche Person hat da, glaube ich, mit diesem Howard Lutnick gesprochen. Ich kenne leider keine reichen Personen. Ich habe Anstand und ein Gewissen. Ja, aber es war irgend so eine reiche Frau. Ja, das macht's nicht besser. Also quasi Frau reich wäre eine Möglichkeit. Naja, aber Wettbewerbsverfahren gegen KI-Chatbots. Mhm, super. Schön. Ja. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Also die Suppe hat man sich selber eingebrockt. Also die mit diesen großen Internetkonzernen. Also ja, es ist schön, dass man jetzt mal auf die Idee kommt, wieder viel zu spät irgendwas regulieren zu wollen. Danke für nix. Ja, die Frage, die sich mir jetzt gerade aufträgt, es gibt doch aber die Freiheit, jeden Chatbot auch auf dein Handy zu schmeißen. Dass du die natürlich nicht in WhatsApp integrieren kannst, ist ja jetzt wenig überraschend. Oder sehe ich da, dass das komplett falsch ist? Klär mich auf. Bin ich da irgendwie geistig? Naja, es geht grundsätzlich um dieses Verhindern von Lock-in-Effekten und das kann man schon, also ich finde schon, dass das so grundsätzlich ein guter Ansatz ist, wenn Leute Technologie anbieten. Das ist ja ein Stück weit auch öffentlich, das ist ja wichtige Infrastruktur auch, denen gewisse Auflagen zu machen, was so Anbindbarkeit und Entwicklung von eigenen Geschäftsmodellen angeht. Betrifft. Das ist gar nicht so blöd. Also ich finde, Unternehmen sollen sowieso nichts frei entscheiden können. Da kommt immer nur Mist bei raus. Wer? Mist. Nein, wer soll nichts entscheiden? Unternehmen. Ah. 5-Jahrespläne richten weniger Schaden an als die Entscheidungen von UnternehmerInnen. Was sind denn UnternehmerInnen in der Regel? Reich. Mehr Milliardäre weltweit. Deutschland im Club der Superreichen vorn dabei. Es gibt weltweit immer mehr Milliardäre. Und auch in Deutschland steigt die Zahl der Superreichen. Viele der Neumilliardäre sind Erben. Nur ein Teil hat sich den Reichtum selbst erarbeitet. Eine Welle von Erbschaften und lukrativen Investitionen in moderne Technologien haben das Vermögen der Milliardäre weltweit auf Rekordhöhe getrieben. Auf 15,8 Billionen US-Dollar, rund 13,6 Bio-Euro. Da ist kein Punkt, nichts. Also, was ist denn ein Bio-Euro? Ich wollte gerade fragen, was sind denn die Haltungsbedingungen, dass ein Euro im Bio ist? Ist das irgendwie, muss das Konto irgendwie Nutzungsgebühr unter 5 Euro im Monat haben? Freier Auslauf im Tagesgeldkonto? Weiß es nicht. Wird Billion tatsächlich in Bio ohne Punkt, ohne alles abgekürzt? Na gut, also 13,6 Bio-Euro kletterte das Vermögen der Superreichen nach Berechnung der Schweizer Großbank UBS binnen Jahresfrist. Ein Plus von 13% im Vergleich zu 2024. 13% oder, wie man früher mal sagte, verdammt gute Rendite. Ja, 13% Rendite hätte ich in meinem Depot auch gern mal. Naja, man darf halt nicht vergessen, eine Vermögensteuer würde halt dafür sorgen, dass diese Leute den Planeten verlassen. Und es wäre kein Verlust. globale Vermögensteuer und die Leute würden den Planeten verlassen, weil Milliardäre sind ja überall da, wo Vermögensteuer ist. Einfach, man müsste sich einfach nur in der UN zusammensetzen und sagen, liebe Mitmenschen, wir machen jetzt einfach eine globale Vermögensteuer. Dann will ich mal sehen, wie Milliardäre den Planeten verlassen. Also einen wüsste ich, der ihn verlässt, aber bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Na, die nimmt er dann mit, damit sie sich dann da oben irgendwelche Käfigkämpfe weiterhin leisten können. Außerdem sind es zwei. Ach du, na, bei einem bin ich mir sicher, dass er ihn verlassen möchte, weil der hat ja schon eine Habitatlösung. Der andere hätte ja jetzt noch nicht mal eine Habitatlösung. Ja, und? Abgesehen davon sind sie ja Milliardäre, weil sie nicht vorgefertigte Lösungen haben, sondern andere Leute Lösungen für sie machen. Nein, der eine hat ja seine Lösung im Kopf, also der will ja zwingend auf den Mars, aber jetzt die spannende Frage wäre ja, wie gut sind diese ganzen Raumgleiter in der Zwischenzeit, wenn es dann mal hart auf hart kommt? Also wir erinnern uns ja an reiche Menschen, die die Titanic sehen wollten. Ich habe noch nicht dran, ich bin noch nicht so alt. Na doch, es gab doch dieses kleine lustige U-Boot, das zur Titanic runter fuhr das und dann auf einmal implodierte. Puff. So, puff. Genau, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das eigentlich, wenn Milliardäre im Weltraum Puff machen? Also keinen Puff aufmachen, sondern... Also ich sag mal so, ich bin ja grundsätzlich gegen Rüstungsunternehmen, das habe ich ja schon angedeutet. Aber für den Fall, dass tatsächlich mehrere Milliardäre gleichzeitig in einer Rakete ins All fliegen sollen würden, dann würde ich mich schon dafür aussprechen, dass Rüstungsunternehmen erst danach insolvent gehen, nachdem sie ihre Pflicht getan haben. Weißt du, wer auch wahrscheinlich Milliardär ist? Ich bin kein Milliardär, also deshalb weiß ich es nicht, nein. Aber die Menschen würden auch wahrscheinlich gerne auf den Mond schießen. Besuch in Indien, ein unkritischer Partner für Putin. Russlands Präsident Putin wird heute zu einem Besuch in Indien erwartet, trotz internationalen Haftbefehls. Komisch, dieser hindu-nationalistische Mensch mit leicht autokratischen Zügen, der irgendwie große Teile der restlichen Bevölkerung, der Minderheiten in seinem Land unterdrückt und ein sehr komisches Verhältnis zur Demokratie hat, empfängt Wladimir Putin, ohne ihn zu kritisieren. Kritik erwartet ihn dort wohl nicht, denn Indien profitiert von einer guten Beziehung zu Russland. Ja, das heißt ja nicht umsonst BRICS, nicht wahr? Und es hat nichts mit meinem Lego-Fanclub zu tun. Ach ja. Gut, kommen wir von Ziegelsteinen zu etwas ganz anderem. Pflasterstein. Das Pflastersteine werfen, ich bin schon wieder in Stimmung. Präsidentschaftswahl Honduras. Betrugsvorwürfe und Sorgen nach Trumps Einmischung. Die Auszählung der Stimmen nach der Wahl in Honduras stockt. Das knappe Rennen der beiden oppositionellen Kandidaten wird von Betrugsvorwürfen überschattet. Auch US-Präsident Trump hat sich eingeschaltet. Naja, also das ist ja jetzt nichts Neues, dass die USA Mittel- und Südamerika als ihren Hinterhof betrachten. Das hat man irgendwie, also dadurch, dass George Bush und alle Folgenden sich mehr so für den Mittleren Osten interessiert haben, haben das irgendwie alle vergessen. Aber es gab ja dieses wunderschöne Bombing a Country Near You Plakat, als George Bush mit dem Mittleren Osten angefangen hat. Wenn man sich da mal die Länder anschaut, dann steht da sowas wie Vietnam drauf, aber dann steht da ganz viel Mittel- und Südamerika auch. Also Donald Trump ist ein großer Nostalgiker. Das muss man ihm lassen. Ich habe noch zwei Nachrichten, die schön übrigens dazu passen. Das ist, freut mich für dich. Bei dem einen lese ich dir nur die Schlagzeile vor, die reicht. Schlagzeile heißt ja Schlagzeile, weil man dem Journalisten meistens die Fresse polieren möchte, der die geschrieben hat. Oder der Journalistin. Wir sind da ja offen. Nein, die Schlagzeile passt zur Realitätswahrnehmung. Wieder mehr Medikamente für Kinder verfügbar. Juhu. Damit die auch die scheiß Welt ertragen. Unser Gesundheitssystem ist nicht total für den Arsch. Es gibt endlich wieder genug fiebersenkende Hustensäfte für reiche Kinder wenigstens. Hurra! Ja, und die Nachricht von 11.11 Uhr heute. Tete, tete, tete. Lautet, Bundestag beschließt Steuererleichterungen. Bundesrat dagegen. Pendler, Gastronomen, Ehrenamtliche. Bundestag beschließt Steuererleichterungen. Der Bundestag hat mehrere steuerliche Erleichterungen beschlossen. Sie bringen Verbesserungen für Pendler, Gastronomen und Ehrenamtliche. Doch das letzte Wort hat der Bundesrat. Und bisher stellt sich die Länderkammer quer. Es gab mal, wer war denn das? Ich glaube, die Türen, die hatten mal einen Song, der hieß Rentner und Studenten. Das ist so, es hatte halt gar nichts, was miteinander zu tun hatte, außer dass es einen guten sprachlichen Rhythmus hatte. Und das ist so, Pendler, Gastronomen und Ehrenamtliche, das hat noch nicht mal einen guten Flow eigentlich. Also dann muss der Friedrich nochmal nachlegen. Tja, die Ehrenamtspauschale ist ja dann auch für so Sachen wie Bezirksbeiräte und Co. Ist das eine Ehrenamtspauschale? Ja, also es ist zumindest fällt ein Ehrenamts... So, bist du sicher, dass... Ja, ich glaube, das fällt aber nicht unter die Ehrenamtspauschale. Aber egal. Bei der Ehrenamtspauschale geht's mehr so um Sportvereine und Gartenvereine. Na, das ist Übungsleiter dann. Übungsleiter ist Nee. Die Übungsleiterpauschale ist, wenn du wirklich Übungsleiter machst, aber du kannst auch eine Entschädigung bekommen, wenn du beispielsweise Vorsitzender von einem Verein bist. Entweder tatsächlich oder so eine fiktive, du kannst dir eine Spendenbescheinigung ausstellen lassen für, oder du kannst vereinbaren, dass du einen Stundenlohn von X Euro beispielsweise bekommst und dann sagst du, du hast 100 Stunden für den Verein gearbeitet und das ist quasi eine Spende, die diesen Gegenwert hat und dann kriegst du Spendenbescheinigung und das kann man dann irgendwie über diese, es ist alles nicht so einfach, ich habe mich damit tatsächlich mal beschäftigt, weil ich Langeweile hatte und das deutsche Steuerrecht dazu angetan ist, die Langeweile noch zu vergrößern. Aber ich will kein Bezirksbeirat werden, allein schon, weil es hier keine Bezirksbeiräte gibt. Gibt es bei euch Bezirksbeiräte? Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit dem lokalen kommunalpolitischen Gedönse hier nicht beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, dass es Bezirksämter gibt. Hallo, ChatGPT. Und dann entsprechend auch Bezirksbeiräte. Also da gibt es auch Bezirksräte vermutlich. Gibt es also in Ostdeutschland Bezirksbeiräte? Also in einer Stadt mit 600.000 Einwohnern könnte man durchaus auch mal regionale Bezirksregierungen haben. Ich weiß es allerdings nicht. Mich damit nicht beschäftigt. Ja, das ist schön. Gut. Wir haben Stadtteilarbeitskreise. Gut, kommen wir zu dem, was bei den Nachrichten immer am Ende kommt, nach dem Sport kommt. Das Wetter. Das Wetter mit dem Zeilenende. Wettervorhersage Deutschland. Wolken, Temperaturen, Wind und Aussichten. Stand 4. Dezember 2025, 12.22 Uhr. Am Freitag ist es auf Wolken verhangen oder neblig trüb. In den westlichen Landesteilen scheint regional auch die Sonne. Von Bayern bis zur Ostsee fällt gebietsweise leichter Regen, besonders in höheren Lagen Schnee 0 bis 9 Grad. In der Nacht zum Freitag regnet Da fehlt ein S. In der Nacht zum Freitag regnet es zunächst nur vom Niederrhein bis nach Rheinland-Pfalz, in der zweiten Nachthälfte auch bis zum Oberrhein und Schwarzwald. Im Schwarzwald ist in Lagen ab 1000 Meter Schnee dabei. Im Süden ziehen von Tirol, dem Salzburger Land und Oberösterreich Niederschläge auf, die meist als Schnee, teilweise aber auch als Regen fallen. Vereinzelt ist anfangs gefrierender Regen möglich. Wie weit Regen und Schnee nach Norden vorankommen, ist unsicher. Es dürften aber viele Teile Bayerns, die Südosthälfte, Baden-Württemberg und auch Teile Thürings und Sachsen bis zum morgendlichen Berufsverkehr betroffen sein. Meistens kommen bis zum Morgen 1 bis 3 Zentimeter Schnee zusammen, an den Alpen und in Berlin auch mehr als 5 Zentimeter. Einen aufgelockerten oder klaren Himmel gibt es von Sachsen-Anhalt und Südniedersachsen bis zur Nordsee, sonst ist es wolkenverhangen oder neblig. Am Freitag bleibt es oft wolkenverhangen oder neblig. Dazu fällt insbesondere in den Regionen von der Ostsee bis nach Bayern gebietsweise leichter Schnee oder Regen. Im Osten gibt es meistens Regen, in Bayern oberhalb 400 bis 700 Meter meistens Schnee. Etwas trockenere Luft sorgt in den westlichen Landesteilen neben den Wolken für etwas Sonnenschein. Die weiteren Aussichten Die soziale Kälte nimmt zu und mehr erzählt der Aussichtsjedi. Die weiteren Aussichten. Am Samstag wird es von Westen her milder und windiger mit zeitweiligem Regen. Anfangs fällt in den Hochlagen der Mittelgebirge noch Schnee. Zwischen Ostsee und Erzgebirge sowie in Südostbayern bleibt es meist trocken, 0 bis 12 Grad. Am Sonntag ist es unbeständig, aber mild. Bei vielen Wolken gibt es zwischendurch auch etwas Sonne. Im Norden zieht der Regen ab, gleichzeitig das ist so banal, ey. Gleichzeitig zieht im Südwesten neuer Regen auf 3 bis 13 Grad. Das ist so eine Spanne. Und du liest das und denkst so, ich habe dir jetzt versucht zuzuhören. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wann, wo, wie Wetter ist. Am Montag ist es sehr mild und im Norden windig. Dazu fällt aus dichten Wolken gebietsweise Regen. Daneben gibt es aber auch Auflockerungen mit etwas Sonne. 7 bis 17 Grad. Mit anderen Worten, es ist Wetter. Könntest du jetzt, nachdem du mein Wetter gehört hast und dein Wetter gelesen hast, sagen, wie genau das Wetter bei dir in deiner Ecke ist? Oder würdest du sagen, das Tagesschauwetter ist eigentlich so vorgetragen völlig für den Arsch? Völlig für den Arsch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!